Kundgabe 5398. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.05.1952. Letztes Gericht. Höret mich an, so ich durch den Mund eines Dieners zu euch Menschen spreche. Ein unabwendbares Gericht steht euch bevor. Nichts mehr kann dieses Gericht von euch abwenden, denn die Zeit ist erfüllet. Eine Erlösungsperiode ist abgelaufen und eine neue soll wieder beginnen, auf dass die Aufwärtsentwicklung des Geistigen ihren Fortgang nehmen kann, die erheblich ins Stocken geraten ist durch den freien Willen des Menschen, der seiner eigentlichen Bestimmung sich nicht mehr bewusst ist und daher nichts tut, was seinem Ausreifen auf Erden förderlich wäre, der auch vielfach das noch in der Materie gebundene Geistige hindert an seiner Aufwärtsentwicklung, weil er völlig verfinsterten Geistes ist. Ihr Menschen, achtet des Rufes aus der Höhe. Das letzte Gericht steht euch bevor. Euer Unglaube hält es nicht auf, denn meine Liebe und Weisheit hat es beschlossen seit Ewigkeit. Einmal, um dem noch gebundenen Geistigen zu helfen, dass es dereinst frei werde, und zum anderen Mal, um das schon freiere Geistige, den Menschen, in den Zustand zu versetzen, den er sich selbst geschaffen hat, durch seinen Willen. Freiheit oder abermalige Bannung, seliges Wirken im geistigen Reich oder Schmachten in der Materie, die er selbst begehrte während seines Erdenwandels. Ihr Menschen, höret mich an und glaubet es mir, ihr gehet dem Ende entgegen. Lange zuvor schon habe ich euch das Ende angekündigt, auf das ihr euch vorbereiten solltet. Doch nun ist die Zeit der Erfüllung meiner Ankündigungen. Nun rückt der Tag immer näher, der euer allerletzter auf dieser Erde sein wird. Der Tag, da die alte Erde in ihrer Außenform völlig gewandelt wird, was Zerstörung und Vernichtung jeglichen Schöpfungswerkes auf ihr bedeutet. Ihr Menschen wisset darum, denn euch sind die Prophezeiungen über das Weltende nicht verborgen geblieben. Doch niemals wollet ihr diese auf eure Zeit beziehen. Niemals glaubet ihr, davon selbst betroffen zu werden, bis euch der Tag überraschen wird. Doch ich will nicht, dass ihr überrascht werdet und völlig unvorbereitet diesen Tag erlebet. Und darum lasse ich euch immer wieder Kunde zugehen von oben. Ich tue euch durch den Geist eines Menschen kund, was euch bevorsteht. Ich würde euch noch vieles mehr sagen, doch so ihr nicht daran glaubet, gereichet euch ein Mehrwissen auch nicht zum Segen, denn ihr würdet es nur missbrauchen zu weltlichem Vorteil. Eurer Seele aber wäre damit nicht gedient. Doch so viel solltet ihr wissen, dass ihr von euch selbst das Schwerste abwenden könnet, wenn ihr mich anrufet um Hilfe. Und so ihr noch in letzter Minute mich anrufet, soll euch geholfen werden, wenn auch in anderer Weise, als ihr erhoffet. Meine Engel will ich senden, dass sie holen, die meinen Namen aussprechen in voller Zuversicht, dass ihnen geholfen wird. Doch meinen Heilsplan von Ewigkeit werde ich nicht durchkreuzen. Er wird sich abwickeln, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Das jüngste Gericht wird der Abschluss sein auf dieser Erde. Es werden die Böcke von den Schafen geschieden werden. Es wird die Erde das Satanische aufnehmen in ihr Reich. Und ich werde als guter Hirt meine Schafe sammeln und sie führen auf grüne Auen. Es wird die Erde wüst und kahl sein und nichts Lebendes mehr aufweisen. Sie wird meines Liebewirkens harren, und dann werden wieder Schöpfungen erstehen, die sie wieder in ein paradiesisches Eden umgestalten. Es wird eine neue Erde erstehen, und auf ihr wird weilen ein glückliches Menschengeschlecht, und alle Not wird ein Ende gefunden haben für die Menschen, die mir ihre Liebe und Treue bewiesen in der letzten Zeit vor dem Ende. Amen.